Der für heute früh 8.30 Uhr angesetzte Zusammenbruch des weltweiten globalen Finanzsystems ist durch einen Noterlass der Regierung auf morgen verschoben worden. Gleiche Uhrzeit. Was mich erstaunt ist und erschreckt auch ist, dass wir hier in einer Situation stehen, dass demokratische Grundrechte in einem Maß ausgehebelt werden, wie ich das bis jetzt noch nie erlebt habe. Also mir wurde noch nie in meinem Leben wirklich das Singen verboten. Nicht mehr in der DDR. Contrabanda FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Listen to us. Listen to us. Listen to us. Aquí comienza Niemand's Land. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder 91.4 FM, Contrabanda. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einem neuen Programm. Es ist Samstag, der 19. Mai 2012, ein grauer, leicht herbstlich angehauchter Tag. Hier im Zentrum von Barcelona, die Temperaturen bei ungefähr 14, 15 Grad. Wir sind auch im Internet zu hören bzw. zu erreichen unter www.contrabanda.org und der Podcast von Niemandsland www.niemandsland.contrabanda.org. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Jo. Thank you.

oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, kotze, rotze, misch dich ein, sage nein! Das Lied Sage Nein von Konstantin Wecker, gesungen gemeinsam mit Hannes Wader und Reinhard May in dem legendären Konzert May Wader Wecker, das Konzert. Um die Demokratie sieht es nicht sehr gut aus. Wer hätte gedacht, dass ein Liedermacher in Deutschland mal wieder Auftrittsverbot bekommt? So geschehen in diesen Tagen durch die Frankfurter Kriminalpolizei, ausgesprochen gegen Herrn Konstantin Wecker. Die autoritären Regime, die wir so gerne anklagen in der Ukraine, in Weißrussland und in Syrien, die haben sich hier langsam breit gemacht, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt einen kleinen Filmbericht bringen, den kann man natürlich nur hören, das Audio dazu, in dem Konstantin Wecker sich mit den Ereignissen und mit der Empört-Euch-Bewegung beschäftigt. Die Demokratie in Deutschland ist zwar nicht am Ende, er leidet aber, wie gerade gesagt, in diesen Tagen einen schweren Schlag. Proteste und Versammlungen werden schlicht verboten, mit der Begründung, die Polizei erwarte mögliche künftige Gewalttaten. Haha. Konstantin Wecker erhielt ein Singverbot per Anruf, wie gerade gesagt, der Frankfurter Kriminalpolizei. Die eingebetteten Medien ignorieren den Angriff auf unsere Grundrechte, bringen Ablenkungsthemen wie den Berliner Flughafen und die ganz Radikalen meinen vorsichtig, die Frankfurter Polizei habe vielleicht übertrieben. Soweit ist es gekommen. Die ganz Radikalen meinten früher auch, dass die Gestapo vielleicht ein bisschen übertreibe, so viele Nachbarn zu verhaften. Ich weiß, solche Vergleiche sind natürlich immer schlecht und unpassend. Nur irgendwo geht's los. Irgendwo geht die Diktatur los. Doch die Polizei greift konsequent durch. Auf der Autobahn kurz vor Frankfurt fingen Sicherheitskräfte mindestens 5 Busse mit Aktivisten aus Berlin ab. Sie sollen auf dem Weg zu verbotenen Kundgebungen gewesen sein und wurden nach Durchsuchung der Busse zur Umkehr gezwungen. Die Polizei warnte sie eindringlich vor dem Versuch, nach Frankfurt zurückzukehren. Die Aufenthaltsverbote gelten für den erweiterten Innenstadtbereich. Die Teilnehmer haben alle eine entsprechende schriftliche Verfügung mit auch einer Stadtplanskizze, so dass sie genau sehen können, wo sie sich aufhalten dürfen und wo nicht. Tauchen sie in den nächsten Tagen in diesem Bereich auf, müssen sie damit rechnen, dass sie vorläufig festgenommen und in Gewahrsam genommen werden. Am frühen Nachmittag kommt es dann doch noch auf dem Paulsplatz zu einer Kundgebung, die eigentlich verboten war. Konstantin Wecker, dessen Konzert ebenfalls untersagt wurde, greift zum Megafon. Empört euch! Beschwert euch! Beschwert euch! Und wehrt euch! Und wehrt euch! Was mich erstaunt ist und erschreckt auch ist, dass wir hier in einer Situation stehen, dass demokratische Grundrechte in einem Maß ausgehebelt werden, wie ich das bis jetzt noch nie erlebt habe. Also mir wurde noch nie in meinem Leben wirklich das Singen verboten, nicht mehr in der DDR. An symbolträchtiger Stätte, direkt vor der Frankfurter Paulskirche, demonstrieren zurzeit etwa 500 Menschen alter Altersgruppen friedlich für ihr Recht auf Versammlungsfreiheit. Die Demonstranten haben vorhin in einer Aktion viele Exemplare des Grundgesetzes verteilt, um damit deutlich zu machen, dass sie ihr Recht nach Artikel 8 auch wahrnehmen wollen. Das Recht auf Demonstrationsfreiheit, nach Meinung vieler Teilnehmer, steht es in Frankfurt gerade auf dem Prüfstand. Und nicht wenige hier meinen, dass Frankfurt es mit dem umfassenden Verbot der Blockupy-Veranstaltungen vielleicht übertrieben hat. Vielleicht übertrieben hat. So sagt der Reporter. Vielleicht übertrieben hat. Mein Gott. Tausende Polizisten riegelten also am Mittwoch das Bankenviertel in Frankfurt am Main ab. Jede öffentliche Versammlung und Meinungsäußerung war dort untersagt. U- und S-Bahn-Stationen in der Innenstadt wurden nicht mehr angefahren. Das Occupy Camp unter der Europäischen Zentralbank EZB musste geräumt werden. Angesichts der bis zum heutigen Samstag geplanten Proteste gegen die EU-Krisenpolitik hat die schwarz-grüne Stadtregierung von Frankfurt am Main auf autoritäres Regime und autoritäres Durchgreifen geschaltet. Natürlich wird die U-Bahn am Willy-Brandt-Platz vor der EZB gesperrt, denn das ist genau die Ecke, wo die Polizeikette stehen wird. Das sagt Uwe Scheben vom städtischen Presseamt zur Junge Welt. Wenn sich alle an diese Verbote halten, gibt es kein Problem. Davon war jedoch voraussichtlich nicht auszugehen. Auch wenn das örtliche Verwaltungsgericht das Verbot aller Versammlungen für den gestrigen Donnerstag, nein, den vorgestrigen Donnerstag und den gestrigen Freitag bestätigt hatte. Das Blockupy-Bündnis aus ATTAC, Erwerbslosenforum Deutschland, Occupy und interventionistischer Linke geht davon aus, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Wir halten an unseren geplanten Aktionen fest und empfehlen, sich zeitnah auf der Internetseite unter www.blockupyfrankfurt.org zu informieren. Das empfiehlt Roland Süß von ATTAC. Die Polizei malt ein Bedrohungsszenario aus, als ob ein Bürgerkrieg beginnt, kritisierte Martin Bersing vom Erwerbslosenforum Deutschland. Die vom Gericht verfügte Auflage, die Großdemo am heutigen Samstag dürfe nur stattfinden, und jetzt halte man sich bitte an seinen Tischen fest, die Demo dürfe nur stattfinden, wenn alle, Zitat, alle brav sind und es am Donnerstag und Freitag nicht zu Protesten kommt, Zitat Ende, hält er für abenteuerlich. Spätestens das Bundesverfassungsgericht werde dieses Urteil kassieren. So spricht man mittlerweile zur Bevölkerung. Wenn sie schön brav sind, dürfen sie mal demonstrieren, aber nur, wenn wir es erlauben. Mittlerweile fast 100 Organisationen rufen zur Blockupy Frankfurt auf. Zunächst geht es ihnen um gewaltfreien Widerstand gegen eine Räumung, wie gesagt am Mittwoch. Am vorgestrigen Donnerstag kam es dann trotz Verbot um 12 Uhr auf dem Paulsplatz zu einer Protestaktion, einer Protestkundgebung, auf der auch, wie gerade gehört, Konstantin Wecker gesprochen hat. Ulrich Wilken von der Hessischen Linkspartei fühlt sich an Zustände in diktatorisch regierten Ländern erinnert. Die friedenspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Christine Buchholz, findet die Reaktion der Stadt, die sogar ein Konzert des Liedermachers Konstantin Wecker verboten hat, in höchstem Maße undemokratisch. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, Jochen Nagel, kritisierte, wie in Griechenland und Italien werde jetzt auch in Deutschland versucht, Bürgerrechte einzuschränken. Er halte daran fest, in den nächsten Tagen auf öffentlichen Plätzen mit Gewerkschaften aus anderen europäischen Ländern zu debattieren. Und am Samstag werde man auf der Großkundgebung in Frankfurt auftreten und sprechen. Der Sprecher des Friedensratschlags, Peter Strutinski, fühlte sich durch die blindwütige Verbotspolitik der Stadt Frankfurt in fataler Weise an Zustände in der Ukraine und Weißrussland erinnert, die hierzulande ansonsten immer so gern lauthals kritisiert werden. Das zeige, wer in unserem Land wirklich das Sagen hat. Gegen die Regierung zu demonstrieren ist noch erlaubt, aber wenn es gegen die Banken geht, da hört der Spaß auf. Dieses Lied ist in den Zeiten, den stürmischen Zeiten der deutschen Wiedervereinigung entstanden. Es ist ein Liebeslied und der Versuch, einen politischen Standort zu bestimmen. Und ich glaube, es ist ein sehr aktuelles Lied. Stürmische Zeiten, mein Schatz, Hochzeit der Falken. Und um die Insel unserer Liebe giftet ein Sturm. Lieder und Verse sind am Verkalken. Die Hunde winseln, Seeherr fallen vom Turm. Die Minister scharwenzeln verschleimt um die möglichen Sieger. Die Bürger fordern Ordnung und Zucht. Denn schuld sind wie immer die anderen. Und die Überflieger ergreifen auf ihren Mantras schwebend die Flucht. Unruhige Zeiten, mein Schatz, wo doch alles so klar war. 40 Jahre geregeltes Sein, wo nach außen fast jeder Fürst oder Zar war. Und jetzt bricht dieses Weltbildgebäude so kläglich ein. Ach, wer auf Häuser baut, den schreckt jedes Beben. Wer sich den Banken verschreibt, den versklavt ihre Macht. Wer seinem Staat vertraut, der muss damit leben. Das, was heute noch recht ist, oft Unrecht wird über Nacht. Dennoch nicht verzagen, widerstehen, Leben ist Brücken schlagen, über Ströme, die vergehen. Leben ist Brücken schlagen, über Ströme, die vergehen. Zeiten, mein Schatz, doch oft tragen die Stürme Botschaften fernerer Himmel in unsere Welt. Und es ist immer der Hochmut der prächtigsten Türme, der allem voran in Staub und Asche zerfällt. Es scheint fast, als drehte die Erde sich ein wenig schneller. Die Starrköpfigsten schielen wieder mal nach dem Thron. Jetzt rächen sich wohl die zu lange, zu vollen Teller. Und manchem bleibt nur noch der Schlaf und die Träume des Mond. Unruhige Zeiten, mein Schatz, gut, dass fast immer unsere Liebe in wilder Bewegung war. Mal ein Palast, oft nur ein schäbiges Zimmer, schmerzvoll lebendig, doch immer wunderbar. Einfach nicht verzagen, überstehen. Leben ist Brücken schlagen, über Ströme, die vergehen. Thank you. Menschen nicht verzagen. Überstehen, Leben ist Brückenschlag. Überströme, sie vergehen, oh, einfach nicht verzagen. Überstehen, Leben ist Brückenschlag. Überströme, die vergehen. Vous écoutez Niemandsland, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Es herrschte gespenstische Ruhe im Bankenviertel in Frankfurt am Main am Freitag, am gestrigen Freitag, wo sich sonst Blechlawinen durch die Straßen schieben und Anzugträger auf den Gehwegen drängen, ist am gestrigen Freitagvormittag nichts los. Die Polizei hat den gesamten Finanzdistrikt der Main-Metropole weiträumig abgesperrt. Nur wer den Betriebsausweis einer der vielen hier ansässigen Institute vorzeigen kann, darf passieren. Viele sind das aber nicht. Ich habe das hier noch nie so leer gesehen, sagt ein Angestellter, der rauchend vor der Royal Bank of Scotland steht. Von normalem Arbeiten könne an diesem Tag keine Rede sein, meint ein anderer. Bei uns ist nur eine Notbesetzung, berichtet der Mann, der einen Kapuzensweater und einen roten Rucksack trägt. Normalerweise erscheine er selbstverständlich im Anzug, doch für heute habe das Unternehmen die Anweisungen gegeben, sich unauffällig zu kleiden und nicht mit dem Auto zu kommen. Eine Gruppe von Security-Mitarbeitern unterhält sich vor einem Gebäude der Credit Suisse. Hier ist nichts los, sagt einer. Einige der Bankmitarbeiter seien für diesen Tag extra nach London geschickt worden, um dort zu arbeiten. Beziehungsweise zu spekulieren. Das heißt, was die Blockupy-Bewegung nicht konnte, das wurde nämlich verboten, hat die Polizei selber vorgenommen, nämlich das Bankenviertel in Frankfurt zu blockieren, abzuriegeln und als Geisterstadt erscheinen zu lassen. Im Einsatz gegen Blockupy-Demonstranten verletzen die Gesetzeshüter laufend Gesetze. Das sagt der Rechtsanwalt Markus Künzel, der ist Mitglied des Ermittlungsausschusses, der in Frankfurt am Main die Blockupy-Demonstranten rechtlich unterstützt. Bei den verbotenen Platzbesetzungen vom Blockupy Frankfurt gab es Gewalt gegen Demonstranten. Ein Polizist drückte einem Aktivisten einen Finger ins Auge. Bei der Räumung des Occupy-Camps berichteten einige, ihnen seien die Ohren umgedreht oder sie seien schmerzhaft gekniffen worden. Wie können sie sich wehren? Die Polizei durfte zwar unmittelbaren Zwang anwenden, wenn jemand den Platz nicht freiwillig verlassen hat, weil die Räumung von der Polizei rechtlich durchsetzbar war, allerdings nur den, der zwingend notwendig ist. Wenn sich niemand aktiv widersetzt, darf sie keine Schmerzen zufügen. Das war nach Kenntnis des Ermittlungsausschusses aber weder bei den Platzbesetzungen noch bei der Campräumung der Fall. Übermäßiges Polizeihandeln ist rechtlich nicht gedeckt. Die Gewalt muss jedoch dokumentiert sein, weil die Polizei alles bestreiten wird. Wir empfehlen, alles per Video, per Handy oder Foto aufzunehmen und die Beweise den Betroffenen zukommen zu lassen. Die Beobachtung ihres Handelns hat die Polizei häufig ebenfalls verboten. Hierbei haben die Gerichte jedoch die Rechte von Bürgern gestärkt, die die Polizei beobachten. Das sagt Markus Künzel, der Rechtsanwalt und der Mitglied des Ermittlungsausschusses der Blockupy Bewegung in Frankfurt ist. Ab welchem Punkt der Gewalt ist es legitim, sich gewalttätigen Polizisten zu widersetzen? Darf man zu Hilfe eilen und den Beamten wegstoßen? Das war die nächste Frage. Man darf, wenn das Leben derjenigen Person bedroht ist, sagt der Rechtsanwalt. Aber, meine Damen und Herren, seien wir mal ehrlich, als solche Fragen stellt man noch nicht. In sich boden in sehr blit. Ui, wusche, wel mir zehn Brüder. Ui, wusche, wel mir zehn Brüder. Den Rodne, die stiltschischen Brüder. Den Rodne, die Stiefelchen Brüder, den Rodner, die Stiefelchen ist nicht hier, und war er dieser Boden in unser Blit. Den Rodner, die Stiefelchen ist nicht hier, und war er dieser versucht, gewaltfrei zu sein, Gewalttätige, Gewalt, Gewalt, die Polizei will Gewalt verhindern, Gewalt hinten, Gewalt vorne, Gewalt hier, Gewalt da, geht es beim NATO-Gipfel in Chicago um mehr Gewalt. Die USA fordern von den europäischen Mitgliedsländern nämlich mehr Militärinvestitionen, das heißt mehr Investitionen in Gewalt. Die Gewaltfanatiker kommen beim NATO-Gipfel zusammen und fordern mehr Waffen, mehr Geld für Waffen, mehr Militärinterventionen, mehr Gewalt. Während wir gewaltfrei demonstrieren, fordern diese Leute Gewalt, Gewalt, Gewalt. Gleichzeitig demonstriert natürlich auch die US-Friedensbewegung. US-Veteranen wollen am morgigen Sonntag in Chicago ihre Medaille für den Global War on Terror und andere Leistungen in den Kriegen im Irak und in Afghanistan zurückgeben. Sie führen die Anti-NATO-Proteste an. Mit ihnen werden die Mütter gefallener Soldaten, Occupier, Globalisierungsgegner und alles, was in der USA-Friedensbewegung Rang und Namen hat, demonstrieren. Gleichzeitig beginnt in der rundum bewachten Stadt, in der Geschäfte, Museen und Universitäten geschlossen bleiben und schützend positioniert sind, der zweitägige NATO-Gipfel. Und wir wissen ja, nach einem NATO-Gipfel kommt es oft zu einem neuen Krieg. Vielleicht werden sie in Syrien eingreifen, vielleicht werden sie Iran bombardieren, man weiß es nicht. Aber wie oft hat es nicht nach einem NATO-Gipfel globale Gewaltakte gegeben, von denen natürlich in erster Linie immer wieder die Zivilbevölkerungen der jeweiligen Opferländer betroffen sind. Die Demonstranten in Chicago verlangen das sofortige Ende des Krieges in Afghanistan und manche fordern auch die Auflösung der NATO. Die 28 Mitglieder der Militärallianz hingegen wollen in Chicago die Zukunft ihres Bündnisses organisieren und sich auf die kommenden militärischen Herausforderungen, wie sie das nennen, vorbereiten. Nun haben US-Militärs und US-Politiker den Deutschen ja so oft vorgeworfen, sie könnten nicht mehr töten. Sie sollten das Töten wieder lernen. Das Töten wieder lernen ist eine Anspielung auf das, was sie nach Auschwitz und nach dem Dritten Reich angeblich verlernt haben, nämlich das Töten. Das sollen sie wieder lernen. Neben den NATO-Mitgliedern haben die USA auch 22 weitere Staaten nach Chicago geladen, darunter Pakistan und Afghanistan. Der afghanische Präsident und Statthalter der NATO, Karzai, wird am Sonntag vor Eröffnung des Gipfels Barack Obamas erster Gesprächspartner in Chicago sein. Die US-Spitze verfolgt zwei Hauptziele mit dem NATO-Gipfel. Sie will den Afghanistan-Krieg so zu Ende führen, wie Obama es plant. Wozu neben dem möglichst gemeinsamen Abzug der meisten Soldaten am Ende des Jahres 2014 auch der Verbleib von Antiterrorkampftruppen für weitere 8 Jahre gehört. Wie es zuvor schon die Niederlande und Kanada getan haben, hat der neue französische Präsident François Hollande im Wahlkampf erklärt, er wolle die französischen Soldaten noch in diesem Jahr aus Afghanistan abziehen. Das bedeutet Gefahr für das US-Vorhaben, gemeinsam rein, gemeinsam raus, so haben die das genannt. Zweitens will die USA, dass die Verbündeten mehr blechen. Die militärischen Kosten für die NATO soll stärker auf die Schultern der Verbündeten verlagert werden. Während der US-Verteidigungshaushalt seit dem 11. September 2001 ständig gestiegen ist, haben die europäischen NATO-Partner ihre Militärausgaben ein bisschen gekürzt. Damit habe sich ein Capability Gap, so nennen die das, geöffnet, heißt es in der verklausulierten Militärsprache. Ein gewaltiger Unterschied der militärischen Leistungsfähigkeiten, die ständig niedriger werden. Als jüngstes Beispiel dafür nennt der US-NATO-Botschafter, ein gewisser Herr Ivo Dalda, den Libyen-Krieg. Militärisch bezeichnet er unisono mit der US-Spitze den Einsatz als erfolgreich. Da er die US-Steuerzahler nur $1 Milliarde gekostet habe, sei er, so Dalda, vor dem Council of Foreign Relations in Washington zugleich kostengünstig gewesen. Ein kostengünstiger Krieg. Naja, man hat da andere Hilfstruppen reingeschickt und kämpfen lassen und nur aus der Luft bombardiert. Das ist billiger. Doch zugleich habe der Libyen-Krieg gezeigt, dass die europäischen NATO-Länder in vielen Bereichen, darunter das Auftanken von Kriegsflugzeugen in der Luft und Nachrichtendienste, auf die USA angewiesen seien. Und jetzt kommt ein neues Konzept, das muss man sich mal anhören. Das nennt sich Smart Defense. Smart heißt so viel wie schlau. Also schlaue Verteidigung nennen die das, wenn die fremde Länder bombardieren. Die deutlichsten Aufforderungen der USA, mehr Solidarität, so heißt das, im NATO-Bündnis zu zeigen, gehen an die Adresse der deutschen Bundesregierung. Jawohl, die wollen nämlich nicht so. Das neue Konzept, das in Washington beim NATO-Gipfel abgesegnet werden soll, heißt Smart Defense. Sein Name impliziert, dass die bisherige Verteidigungsfinanzierung nicht smart, also klug war. Bis jetzt hatte man also die dumme Defense, die Stupid Defense, jetzt soll die Smart Defense kommen. Konkret bedeutet Smart Defense, dass die NATO ihre Kosten von der Luftaufklärung über den baltischen Staaten, die Anschaffung von NATO-eigenen Drohnen, über die Lagerung von Munition bis hin zu Meerespatrouillen, an denen die Bundeswehr besonders stark beteiligt ist, in Projekten organisiert, die stärker von anderen Mitgliedsländern als den USA finanziert werden. Smart Defense heißt also, die anderen sollen blechen. An die Adresse Russlands, dessen Präsident den dem NATO-Treffen vorausgegangenen G8-Gipfel boykottiert hat und nicht zum NATO-Gipfel geladen ist, versichert die US-Spitze, eine Umzingelung Russlands ist nicht geplant. Wenn die das schon sagen, dann ist das wohl auch schon eine halbe Tatsache. Doch an der Möglichkeit einer Ausdehnung des Militärbündnisses halten die USA fest, bestätigt Celeste Wallander aus dem Pentagon bei einem Expertentreffen, das in dieser Woche in Washington stattfand. Gegenwärtig bewerben sich Georgien sowie mehrere Staaten des ehemaligen Jugoslawien. getrieben. Wir werden geplockt und verfolgt. Und als nur der Fahr, weil wir lieben, das vorme schmachtende Volk. Wir werden erschossen, gehangen. Mir räumt uns das Leben, das Recht. Der Fahr, weil wir Ämnes verlangen. Und Freiheit verorene Knecht. Freiheit verorene Knecht. Hated and hunted and driven. Turned out and chased from your doors. And only because we have given our love to the weak and the poor. We perish by lash and by fire. Your prisons and armies we fill. Our bodies alone may expire. Our spirits you never can kill. Our spirits you never can place, and we'll fight, and you'll never defeat us. We fight for the whole human race. Nur kein Monat uns nicht erschrecken. Gefangene und Tyrannei. Wir müssen die Menschheit erwecken und machen sie glücklich und frei. Tucholsky schrieb in den 20er Jahren, das für heute früh, 8.30 Uhr, angesetzte Chaos ist durch eine Notverordnung der Regierung auf morgen verschoben worden. Diese Meldung könnte man jeden Tag auch auf die Abschaffung des Euro bzw. den Zusammenbruch des Finanzsystems herausgeben. Der für heute früh 8.30 Uhr angesetzte Zusammenbruch des weltweiten globalen Finanzsystems ist durch einen Noterlass der Regierung auf morgen verschoben worden. Gleiche Uhrzeit. Das geht so seit ein paar Jahren so. Neu bech will mehr nicht mig. Både, både, både, både sig. Sjön gröjd i har dina funsore som min. Hela, hela, och skönte ploppen. Det ska så ett följa. Hon viglet i adetske. Mitt hjärta. Von Frau Merit Becker von ihrem Album Nachtmahr, das Lied Ballade vom kleinen Meritlein. Es gibt ihn, den dressierten Bürger. Parkraumbewirtschaftung und Verfolgung von Bagatellverkehrssünden, Stress mit Mautpflicht, Sonderparkzonen und Umweltzonen, Hartz-IV-Schikanen, Alkoholverbot in U-Bahnen. Das Motto der Staatsorgane lautet immer häufiger: im Zweifel gegen die Freiheit. Bürger in Deutschland zu sein, hier in Barcelona natürlich auch, bedeutet, sein Leben ständig im Hinblick auf mögliche Bestrafung zu führen. Wozu sind Verbote wirklich da? Mit ihrer Hilfe bringt der Staat seine Macht ins Spiel, schärft seine Repressionsinstrumente und testet die Gehorsamsbereitschaft der dem Gesetz Unterworfenen. Er reduziert den Homo sapiens auf seine Schrumpfform, den Homo obediens, den gehorchenden Mensch, der sich reflexartig der jeweiligen Erlaubnis- oder Verbotslage anzupassen hat. Der Kampf um eine menschlichere Gesellschaft muss daher immer auch ein Kampf gegen unnötige und überhöhte Strafen sein. Roland Rottenfußer. Wie nennt man eigentlich das Gegenteil von Smiley? Also ein stark vereinfachtes Gesicht mit heruntergezogenem Mundwinkel. Die Internetgemeinde favorisiert Sadie von Z, traurig. Diese CD also begegnet mir immer häufiger, sagt der Autor dieses Artikels, an Ortseinfahrten. Ich gestehe, dass ich gelegentlich damit 60 Kilometer reinbrettere, besonders wenn links und rechts noch Wiese ist. Das setzt mich der strengen Ermahnung eines interaktiven Verkehrsschildes aus, das meine Geschwindigkeit misst und unverzüglich Mercedes ahndet. 55 Kilometer pro Stunde Sadie, 51 Kilometer pro Stunde Sadie, 50 Kilometer pro Stunde Smiley geschafft. Smiley und Sadie, das ist der ultimative binäre Code der Volkserziehung. Darin manifestieren sich die beiden Funktionen des Staates, Nikolaus und Knecht Ruprecht. Dabei kann man über diese sanfte Form der Mahnung noch froh sein. Normalerweise sind Strafen nämlich die einzige Methode des Staates, um seine Bürger auf die Existenz eines Gesetzes aufmerksam zu machen. Nach Schätzungen waren 2005 auf Bundesebene 2100 Gesetze mit knapp 46.000 Einzelvorschriften sowie 3140 Rechtsverordnungen mit fast 41.000 Einzelvorschriften in Kraft. Tendenz steigend. Praktischerweise gilt der Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Sonst würden sich Missetäter womöglich noch auf Unkenntnis herausreden. Wenn es aber so leicht ist, alle Gesetze zu kennen, warum absolvieren Juristen dann ein 5-jähriges Studium? Die meisten Menschen lösen das Dilemma, indem sie einer Art natürlicher Ethik folgen. Man tötet nicht, ist nicht gewalttätig, stiehlt nicht und man beleidigt niemanden. Wer das berücksichtigt, kommt normalerweise gut durchs Leben. Was aber, wenn natürliche Ethik und real existierende Gesetzeslage immer stärker auseinanderklaffen? Dann bleibt für den Staat nur das Mittel, die Repression zu verschärfen, die den Appell an das Gerechtigkeitsgefühl dann vollständig ersetzt. Zu Deutsch, wenn ich hören will, muss fühlen. Zum Thema Bürgerdressur. Hartz IV wurde von den Behörden als Schikane-Parcours gestaltet, mit dem sich staatlicherseits nicht nur viel Geld sparen lässt, sondern auch Menschen diszipliniert werden. Hartz IV-Bestimmungen dienen als Gesslerhut, als Gehorsamstest, der die Unterwerfungsbereitschaft der Betroffenen austestet. Verkehrsbetriebe und Privatfirmen übernehmen zunehmend staatliche Funktionen mit eigener Pseudo-Gerichtsbarkeit bzw. Exekutive. Ein Beispiel ist die jüngste Welle der Alkoholverbote in U-Bahnen. Dadurch werden Freiheitsrechte klar verletzt. Nicht mehr Randalieren, Verschmutzen und Belästigen werden verfolgt, sondern Verhaltensweisen, die zu diesen Delikten führen könnten. Ein anderes Beispiel ist das Autofahren im Ausland. Das wird zunehmend zur Kostenfalle mit hoher Bestrafungswahrscheinlichkeit. Wenn ich mich im Ausland aufhalte, werde ich fast immer von einem gutwilligen Einheimischen zur Einhaltung der Vorschriften ermahnt. Und zwar in meinem Interesse. Die Behörden seien hierzulande besonders scharf, heißt es dann. Die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitung besonders streng. Meist wird dann eine Summe genannt, die vielleicht für eine Körperverletzung angemessen wäre, nicht für Bagatelldelikte. Demonstriert im Zuge der Euro-Krise. Hier zeichnet sich europaweit eine starke Mobilisierung ab. Die Bewegung will Demokratie erreichen, in der sich die Wirkung der Bevölkerung nicht darauf beschränkt, alle 4 Jahre die Stimme abzugeben. Wir planen Aktionen des zivilen Ungehorsams. Ja, da drin sind Blockaden enthalten. Also wo es darum geht, dass die Leute Platz nehmen, sich Platz verschaffen im Bankenzentrum und demonstrativ deutlich machen, dass es eine andere Gesellschaft gibt. Um einfach hier zu sein und nicht einfach zu sagen, ach, wir machen jetzt eine Demo und abends gehen wir alle brav wieder nach Hause. Mit solchen Treffen wollen wir eine europäische Sozialbewegung bauen. We're just gonna continue to grow, to expand. Wir wachsen, wir werden weiter besetzen und unsere Botschaft verbreiten. We're gonna continue to occupy and continue to spread our message. Hallo Bürger von Deutschland. Erlauben Sie es mir, mich als Synonymes vorzustellen. Die Menschen auf der Welt beginnen so langsam zu begreifen, dass sie die einzigen auf diesem Planeten sind, die etwas gegen die Finanzkrise tun können. Kein Politiker dieser Welt schafft es, aus eigener Kraft den Mächten des Wahnsinns zu widerstehen, und viele wollen das auch nicht, weil sie Angst vor der Veränderung haben. Aber die Menschen in New York haben uns gezeigt, was wir zu tun haben und wie wir uns gegen das korrupte System organisieren können. Anonymous ruft euch alle auf, euch zu erheben und in friedlichen Protesten an den Börsen dieser Welt zu verfolgen. Wir haben die Macht, die Welt nach unseren Wünschen und Gedanken zu formen. Wir haben die Kraft, Ideen in lebende Materie zu verwandeln und sie greifbar zu machen. Wir haben das Recht und die Pflicht, als Menschen dieser Welt für diese eine, unsere Welt und unsere Brüder und Schwestern weltweit zu kämpfen. Es wird Zeit, es dem zu zeigen, wessen Stimme zählt. Eure Stimme. Dies ist ein Weckruf an alle Menschen. Dies geht an alle Freidenker. Dies geht an alle, die Angst vor Veränderungen haben. Diese Nachricht ist von euch für euch. Dies ist unsere Zeit. Die Unterdrückung wird ein Ende haben. Wir sind Anonymous. Wir sind viel. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Erwartet uns. Dass wir momentan an Steuern bezahlen, das geht an die Banken, weil die eine Schuld nach der anderen auf sich laden. Und das bezahlen alles wir. Aber alle Gewinne, die sie machen, werden privatisiert, landen in den Taschen der Leute, die eh schon sehr viel Geld haben und die das dann immer weiter investieren, immer weiter neue Risiken eingehen. Das ist ein endloser Kreislauf, wofür der Steuerzahler bezahlt und von den Gewinnen nichts abkriegt. Ihr Vorbild, die Occupy Wall Street Proteste in New York. Tausende wenden sich hier gegen die Macht der Finanzmärkte. Dahinter steht als Treibsatz eine relativ starke Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die sozusagen mehrere Quellen hat. Das ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Und das spricht dafür, dass die Entwicklung eine gewisse Kraft im Laufe der Zeit entwickeln wird. Ja? Die Frage ist, wie intelligent Politik darauf tatsächlich reagiert. Ja? Occupy Frankfurt ist keine Partei, kein Verein. Viele Gruppierungen machen mit, auch die Globalisierungsgegner. Die Protestbewegung sieht sich als Vertretung von 99% der Bevölkerung, dem Teil, der unter dem System leide. Ich glaube, wir alle bezahlen Steuern und wir alle stecken da tief mit drin. Das betrifft auch die Leute, die Bankangestellten, das betrifft auch die Leute, die an der Börse arbeiten. Auch da haben wir inzwischen schon Verbündete gefunden. Es gibt keine Trennung mehr zwischen diesen ganzen politischen Bereichen. Ich sag jetzt mal ganz extrem zwischen links und rechts und so weiter und so fort. Wir alle stecken da mit drin. Sie wollen vieles ändern, aber langsam und gewaltfrei. These thousands of people in New York City represent the millions all over the United States. What do all of them have in common? The feeling of outrage, a sentiment which has reached its peak in America. In a loud call for accountability, people want an end to the mess on Wall Street. Even 9-year-old Sam knows that something is not right. They're just doing the reverse of Robin Hood. They're stealing from the poor who need all their things to live and giving it all to the rich. Makes no sense. Wir planen Aktionen des zivilen Ungehorsams. Ja, da drin sind Blockaden enthalten. We're just gonna continue to grow, to expand. Wir wachsen, wir werden weiter besetzen und unsere Botschaft verbreiten. Jemand hat mich neulich Abend daran erinnert, dass ich mal gesagt habe, Gier ist gut. Jetzt scheint sie auch legal zu sein. Wisst ihr, es ist die Gier, die meinen Barkeeper 3 Häuser kaufen lässt, die er sich nicht leisten kann, ganz ohne Anzahlung. Und es ist die Gier, die eure Eltern dazu bringt, ihr 200.000 Dollar Haus zu refinanzieren für 250. Die zusätzlichen 50 nehmen sie und gehen damit shoppen. Sie kaufen sich einen Plasmafernseher, ein Handy, einen Computer und einen SUV. Und hey, wir haben kein zweites Haus, wenn wir schon dabei sind. Ich meine, jeder weiß doch, die Preise für Häuser in Amerika werden immer weiter steigen, richtig? Und es war Gier, die die Regierung nach dem 11. September veranlasst hat, den Leitzins auf 1% zu senken. Damit wir alle wieder shoppen gehen können. Und sie haben schicke Namen erfunden für Billionen an Kreditleistungen. CMOs, CDOs, SIVs, ABSs. Ganz ehrlich, ich schätze, es gibt vielleicht 75 Menschen auf der Welt, die wissen, was das ist. Aber ich sage euch, was das ist. Das sind MVWs. Massenvernichtungswaffen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 19. Mai 2012. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt von der Börse aus dem Herzen der Bestie. US-Börsenaufsicht prüft Aktienchaos. Nach dem holprigen Börsenstart der Facebook-Aktie wird nun die US-Börsenaufsicht SEC aktiv. Sie will die technischen Pannen und den teils chaotischen Handel untersuchen. Derweil verklagen ehemalige Nutzer das soziale Netzwerk auf 15 Milliarden Dollar Schadensersatz. US-Börsenaufsicht, ja, Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren, sowas soll es tatsächlich geben. Stuttgart. 4,3% mehr Geld für Südwestmetaller. Unbefristete Streiks sind offenbar abgewendet. Im Pilotbezirk Baden-Württemberg erzielten IG Metall und Arbeitgeberverband Südwestmetall eine Einigung. Die Beschäftigten erhalten ab Mai 4,3% mehr Geld für 13 Monate. Gewerkschaft und Arbeitgeber empfehlen, den Abschluss bundesweit zu übernehmen. Das klingt wie süße Honigmusik für die arbeitenden Menschen hier in Spanien. Die kriegen nämlich die Löhne zusammengestrichen, dass sie kaum noch bis zum Monatsende kommen. Und in Deutschland gibt's Lohnerhöhungen. So unterschiedlich ist Europa mittlerweile. Frankfurt. Die einzig zugelassene Protestveranstaltung in dieser Woche findet statt unter Aufsicht des autoritären Polizeiregimes. Zehntausende zur Blockupy-Demo erwartet. Mit einer Großdemonstration durch die Innenstadt sollen die kapitalismuskritischen Blockupy-Protesttage in Frankfurt ihren Höhepunkt erreichen. Zur einzigen zugelassenen Veranstaltung wurden zunächst bis zu 40.000 Teilnehmer erwartet. Inzwischen sprechen die Organisatoren von bis zu 20.000. Trotz des Verbots der Blockupy-Proteste gegen Kapitalismus und die EU-Krisenpolitik haben in Frankfurt am Main heute hunderte Menschen demonstriert. Auf dem Römerplatz errichteten Aktivisten ein Zeltdorf, das die Polizei vor gut einer Stunde auflöste. Mehrere Teilnehmer wurden abgeführt. Die Blockupy-Bewegung hatte zu mehreren Protestaktionen aufgerufen. Die Stadt Frankfurt genehmigte aber nur eine Kundgebung, die am Samstag stattfinden soll. Thema Eurokrise, das leidige Thema Griechenland. Merkel schlägt Referendum vor. Bundeskanzlerin Merkel hat Griechenland nach Angaben der Regierung in Athen ein Referendum über den Verbleib des Landes in der Eurozone vorgeschlagen. Die Volksabstimmung solle parallel zur Neuwahl am 17. Juni abgehalten werden. Das Dementi der Bundesregierung kam rasch. Die Darstellung sei falsch. Da ist also jemand vorgeprescht und hat eine Falschmeldung in Umlauf gebracht. Bleiben wir beim Thema Griechenland-Athen. In Griechenland ist der Weg für die Neuwahlen am 17. Juni mittlerweile frei. Staatspräsident, ein gewisser Herr Papoulias, hat das erst vor zwei Wochen gewählte Parlament formell aufgelöst. Der Wahlkampf in dem taumelnden Euroland hat längst begonnen. Und auch EU-Politiker mischen da kräftig mit. Camp David. Die Europäer als unkoordiniertes Orchester. Auf dem Landsitz des US-Präsidenten haben sich die Staats- und Regierungschefs der G8 eingefunden, um unter anderem über Strategien zur Wirtschaftsrettung zu sprechen. Obama setzt auf Investitionen, die Europäer sind uneins. Für Kanzlerin Merkel fällt vielleicht noch ein Trostpreis ab, das sagt die ARD auf ihrer Homepage. Das war ihr Facebook-Foto, mit dem Neda Soltanis Albtraum begann. Es ging um die Welt, weil die Iranerin jener Neda ähnlich sieht, die zur Ikone der Grünen Revolution wurde. 2009 starb die Demonstrantin vor laufender Kamera. Das Regime wurde nervös und die lebende Neda zur Zielscheibe. Eigentlich wollte sie niemals hier sein. Eigentlich wäre sie jetzt im Iran. Als erfolgreiche Unidozentin mit eigener Wohnung, selbstständig, selbstbewusst. Aber je genauer du planst, umso härter trifft dich der Zufall, erzählt sie. Ich bin zweimal ein Opfer geworden. Einmal das Opfer westlicher Medien und einmal das Opfer der Diktatur im Iran. Iran 2009, nach den vermutlich gefälschten Präsidentschaftswahlen. Hunderttausende demonstrieren und werden niedergeknüppelt. Nur übers Internet erfährt die Welt von den Unruhen. Mittendrin eine junge Frau, auf offener Straße von einem Milizen erschossen. Die Frau wird zur Ikone der iranischen Freiheitsbewegung. Sie heißt Neda. Stunden später kursiert dieses Foto im Netz, im Fernsehen, überall. Das Foto einer anderen Neda, gefunden auf Facebook. Ich sah mein Foto mit Trauerflor. Und Demonstranten auf der ganzen Welt, die mein Foto mit Blumen, mit Kerzen in der Hand hielten. Es war, als ob ich meine eigene Beerdigung erlebte. Links die tote Neda, rechts die lebende. Eine folgenschwere Verwechslung. Denn nun wird auch die lebende Neda zur Zielscheibe. Das Video von Neda war der größte Skandal in der Geschichte des Regimes. Die Machthaber waren so in Panik wegen des Videos, dass sie auf Teufel komm raus versuchten, ihre Hände vom Blut dieser Frau reinzuwaschen. Die Staatssicherheit zwingt Neda, ein Geständnis zu unterschreiben, dass sie eine Spionin des Westens sei, dass sie das Handyvideo als Fake verbreitet habe, um Iran zu schaden. Alle meine Versuche, mit den westlichen Medien Kontakt aufzunehmen, um sie auf das falsche Foto von mir hinzuweisen, all das wurde vom Regime als Spionage interpretiert. Auf Spionage steht im Iran die Todesstrafe. Neda musste fliehen nach Deutschland. Bis heute kursiert die falsche Neda in Nachrichtenarchiven. Bis heute wartet sie auf eine Entschuldigung der vielen Journalisten, die mit ihrem Leben spielten. Das war eine Reportage über Neda Soltanis Albtraum, übernommen von der Tagesschau-Seite tagesschau.de vom heutigen Samstag, dem 19. Mai 2012. Vielen Dank. Madrid. Am frühen Dienstagmorgen ist die spanische Polizei in Madrid erneut gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen, die auf dem zentral gelegenen Platz Puerta del Sol ausgeharrt hatten. Die Verwaltung der spanischen Hauptstadt hatte die Kundgebung der Empörten am Vorabend nur bis 22 Uhr genehmigt. Doch rund 100 Menschen weigerten sich, den Platz zu verlassen. Um 4.20 Uhr begannen die Sicherheitskräfte dann den Platz gewaltsam zu räumen. Dabei wurden Medienberichten zufolge mindestens 3 Menschen verletzt und 8 Aktivisten festgenommen. Die Polizei sprach von einer ruhigen Räumung. Wie ein Sprecher der Rechtshilfekommission der Empörten, der Nachrichtenagentur Europa Press, sagte, befand sich unter den Festgenommenen auch eine junge Frau, die über Internet live von den Ereignissen auf dem Platz berichtete. Die Polizei erklärte hingegen, die Inhaftierten hätten Widerstand geleistet. Außerdem seien die Beamten mit Flaschen beworfen worden. Naja, das soll man mal beweisen, dass man das nicht getan hat, wenn 5 Beamte das sagen, oder 10 oder 20. Madrids Bürgermeisterin Ana Botella, Ana Flasche, von der rechten Volkspartei PP, die mit dem früheren spanischen Ministerpräsidenten José María Aznar verheiratet ist, verteidigte das Vorgehen der Polizei mit den Worten, es sei getan worden, was getan werden musste. Das Demonstrationsrecht müsse kompatibel mit der Nutzung des öffentlichen Raums durch Nachbarn und Händler sein und so weiter und so weiter. Gegen das Vorgehen der Polizei und zur Erinnerung an den Jahrestag riefen die Empörten am Dienstagabend zu einer Cacerolada an der Puerta del Sol auf. Oder in euren Vierteln, wenn sie euch nicht auf den Platz lassen. Unter dem Motto, wenn sie uns nicht hören wollen, werden wir uns Gehör verschaffen, sollten die Aktivisten durch das lautstarke Trommeln auf Töpfen und Pfannen gegen die zunehmende Repression und den Sozialabbau protestieren. Seit Sonnabend vergangener Woche fanden in Madrid und zahlreichen anderen Städten Spaniens Aktionen statt, mit denen die Empörten an den ersten Jahrestag der Entstehung ihrer Protestcamps erinnerten. Am 15. Mai 2011 waren nach Großkundgebungen gegen den Sozialabbau und die Wirtschaftspolitik der Regierung zunächst an der Puerta del Sol und dann landesweit Zeltlager entstanden, in denen zahlreiche Aktivisten wochenlang ausharrten und sich Strukturen für eine neuartige außerparlamentarische Opposition schufen. Im Vorfeld des Jahrestages hatte die Regierung in Madrid angekündigt, man werde den erneuten Aufbau solcher Camps nicht tolerieren. Auch in anderen Städten war die Polizei deshalb in den vergangenen Tagen immer wieder gegen Kundgebungen vorgegangen. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. Bleiben wir beim Thema die Empörten in Spanien. Bleiben wir beim Thema, was getan werden muss oder nicht. In Spanien haben die Empörten ihre Aktionen mit Protesten gegen die spanischen Banken fortgesetzt. Rund 100 Aktivisten blockierten die Zentrale der am 9. Mai verstaatlichen Bankier im Zentrum Madrids. Der Staat gibt Millionen Euro, das Geld der Bürger für die Bank aus. Den Bürgern aber, die von Bankier auf die Straße geworfen werden, gewährt er keinen Zahlungserlass. Das kritisieren die Empörten. Unterdessen haben die am Sonntag festgenommenen Demonstranten und Demonstrantinnen der Polizei vorgeworfen, nach ihrer Inhaftierung auf der Polizeiwache misshandelt worden zu sein. So seien sie gezwungen worden, stundenlang gefesselt und mit dem Blick zur Wand auf dem Fußboden zu sitzen. Mindestens einer von ihnen sei von den Beamten vor den Augen anderer Inhaftierter geschlagen worden. 9 der 18 Verhafteten waren am Sonntagabend aus der Haft entlassen worden. Die anderen wurden am Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Erwartet wurde, dass dieser auch sie gegen Auflagen auf freien Fuß setzen würde. Zu erreichen und verlangen Sie dies mit Ihrer Majestät. Ich sitze dort auf dem Bett. Schau. Schukai-Werbung aktuell. McDonald meldet. Die Taz schreibt auf ihrer Homepage heute, am heutigen Samstag, zum Thema Blockupy Frankfurt folgendes. Die Demonstrationen gegen den Kapitalismus in Frankfurt entwickeln sich zu Protesten für die Versammlungsfreiheit. Der Polizei ist das egal. Frankfurt am Main. Sie wollten nach Frankfurt kommen zu Tausenden, um unter dem Motto Blockupy gegen die europäische Krisenpolitik und den Kapitalismus zu demonstrieren. Doch durch die Verbotspolitik der Stadt Frankfurt und die restriktiven Maßnahmen der Polizei wurden viele Protestierende bisher davon abgehalten. Sie haben sich abschrecken lassen oder wurden an der Teilnahme gehindert. Am Donnerstag hat die Polizei 2 Reisebusse voller Demonstranten aus Hamburg und 3 Busse aus Berlin bereits auf der Autobahn gestoppt und den Aktivisten Stadtverbote bis einschließlich Sonntag erteilt. Diese dürfen also auch nicht zur erlaubten Demo am Samstag anreisen. Auch in Zügen gab es vermehrt Kontrollen. Dafür sind am Donnerstag andere aus Frankfurt und Umgebung zur Kundgebung gekommen. Rentner und Familien, Passanten und Bürgerliche. Sie haben ihr eigenes Anliegen. Sie empören sich über die Versammlungsverbote. Gegen diese hatte das Grundrechtskomitee für Donnerstag zu einer Demo aufgerufen. Doch auch diese wurde verboten wegen angeblicher Nähe zu Blockupy. Die Empörten ließen sich aber ihren Protest nicht nehmen. Um 12 Uhr versammelten sich mehrere hundert Menschen auf dem Frankfurter Paulsplatz, wo die deutsche Demokratie 1848 ihren Anfang nahm. Viele von ihnen halten Grundgesetze hoch und rufen, ihr klaut uns unsere Freiheit. Und nun bitten Sie das Bundeskriminalamt um Ihre Aufmerksamkeit. Wer erschoss Beate U? XY meldet erste Ergebnisse. Die Axt im Haus erspart Herrn Zimmermann. Zum Abschluss der Meldungen. Schukai, Nachrichten aktuell. Der Freistaat Bayern beansprucht die Urheberrechte an Adolf Hitlers Tagebüchern sowie am gesamten Nachlass des Führers. Als erste Wiedergutmachungsgäste legten 300 Jodler in Amtstracht an der Kreml-Klagemauer feierlich ihre Gamsbärte und eine Prise Schnupftabak nieder. Bei einer Routinekontrolle in einer Londoner... Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Einigung im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie. Im Pilotbezirk Baden-Württemberg erhalten die Beschäftigten rückwirkend zum 1. Mai 4,3% mehr Geld. Darauf verständigten sich IG Metall und Arbeitgeber in der Nacht in Sindelfingen. Beide Seiten sprachen sich dafür aus, den Abschluss bundesweit zu übernehmen. G8-Gipfel in Camp David hat begonnen. Bei dem Treffen der größten Industrienationen geht es vor allem um die Euro-Schuldenkrise. Bundeskanzlerin Merkel besteht weiter auf Haushaltsdisziplin. US-Präsident Obama und Frankreichs Präsident Hollande fordern Wachstumsprogramme. einfacheres Steuerrecht gefordert. Der Präsident des Bundesfinanzhofes Mellinghoff hat in der Süddeutschen Zeitung vorgeschlagen, die Abzugsmöglichkeiten bei der Steuer zu reduzieren und mehr mit Pauschalen zu arbeiten. Damit ließe sich die Abrechnung der doppelten Haushaltsführung, der Reisekosten und der Pendlerpauschale vereinfachen. Proteste gegen Notstandsgesetz. Tausende Menschen haben im kanadischen Montreal gegen Auflagen bei Demonstrationen und gegen die Anhebung von Studiengebühren demonstriert. Die Regierung der Provinz Quebec hat mit dem Notstandsgesetz auf die seit Monaten andauernden Unruhen reagiert. Champions League-Finale in München. Der FC Bayern kann heute Abend im Spiel gegen Chelsea London als erste Mannschaft den Titel im eigenen Stadion holen. Der Fußballverband UEFA rechnet weltweit mit mehr als 300 Millionen Fernsehzuschauern. Das Wetter. Im Osten und Südosten viel Sonnenschein, sonst am Vormittag noch viele Wolken, im Tagesverlauf mehr Sonne. Dazu örtliche Schauer, am Nachmittag einzelne Gewitter, 16 bis 26 Grad. Nicht an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen und gläserne Opferstöcke einzuführen. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Port Stanley, bei ihrem letzten Besuch auf dem Fall. Thema Fußball. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes, DFB, vertagt das Urteil nach einer knapp siebenstündigen Verhandlung auf Montagnachmittag, dem 21.05.2012. Hertha BSC hofft nach seinem Einspruch gegen die Wertung des Relegationsrückspiels bei Fortuna Düsseldorf, das ist 2:2 ausgegangen, doch noch dem Bundesliga-Abstieg entgehen zu können. Folgendes war passiert. Nach dem Spiel stürmten Fans von Fortuna Düsseldorf den Rasen und alle hatten Angst. Und es gab auch zum Teil Krawalle. Es wurden bengalische Feuer entzündet und das Ganze endete in einem Chaos. Das juristische Nachspiel hat noch nicht sein Ende gefunden. Die Begegnung musste also, wie gesagt, am Dienstagabend in der Nachspielzeit für 21 Minuten sogar unterbrochen werden, da Tausende von Fortuna-Fans in Vorfreude auf die Aufstiegsfeierlichkeiten den Innenraum gestürmt hatten. Dümmer geht's nicht. Es war unverantwortlich, die Spieler zurück in diese Situation zu schicken, kritisierte Hertha-Anwalt Christoph Schickhardt in seinem Plädoyer. Fortuna-Rechtsbeistand Horst Klettke wollte nichts von Beeinträchtigungen für die Berliner auf dem Spielfeld wissen. Anton Nachreiner plädierte als Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses dafür, den Hertha-Einspruch zurückzuweisen. Das Massenmedium macht. Ihr seid Hertha, wir sind noch Hertha. Das war ein beliebter Spruch der Düsseldorfer Fans vor dem Relegationsspiel um den Aufstieg in die erste Bundesliga gestern Abend. Und die Fortuna war in der Tat eine zu harte Nuss für die Berliner. F95 ist mit einem 2:2 Unentschieden wieder im Oberhaus angekommen, nach 15 Jahren. Der Jubel in der Landeshauptstadt deshalb grenzenlos, aber im Stadion auch 2 Minuten zu früh, als die Fans das Spielfeld stürmten. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, das Spiel hin und her, die Fans hin und weg und dann auch außer Rand und Band. Tor! Das gibt's doch nicht! Das Schlagfinale, es brennt Licht. Da stürmen schon die Fans auf dem Platz. Das Spiel ist noch nicht abgepfiffen. Was ist denn die das? Die Spieler sind mittendrin und müssen sich da jetzt irgendwie retten. Unfassbare Szene. Der Innenraum nicht geräumt ist. Können wir nicht weiterspielen. Die Partie geht weiter. Jetzt ist Schluss. Aus! Jetzt ist Schluss und Düsseldorf ist in der ersten Liga. Tja, Stefan Kausen hat das Spiel für uns, für WDR 2 übertragen, hat gestern Überstunden machen müssen. Jetzt ist er bei mir im Studio. Sowas haben Sie wahrscheinlich auch noch nicht erlebt, oder? Nee, also ich bin seit über 20 Jahren im Profifußball unterwegs und eine solche Eskalation, einen solchen Dammbruch habe ich wirklich noch nicht erlebt. Nee. Wie ist das als Reporter? Hatten Sie eigentlich jederzeit den Überblick, was da noch passiert, was der Schiedsrichter entscheidet, ob es weitergeht, wie es weitergeht? Nein, eigentlich nicht, weil man ist ungefähr 50 Meter vom Geschehen entfernt, fast unterm Tribünendach. Und man sieht dann halt nur die Spieler in der Diskussion mit dem Schiri, was dann entschieden wird, kann man nur mutmaßen. Und ich glaube, Wolfgang Stark, der Schiedsrichter, hat im Endeffekt vieles richtig gemacht. Es hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Zum Glück gab es ja keine großen Verletzungen. Hm. macht das Massenmedium. Macht das Massenmedium. Mira, yo no encuentro riesgos porque creo que lo que va a pasar en México es lo que ha pasado. Nicht nur Mexiko, die Welt trauert Carlos Fuentes. Er gehörte zu den Großen der spanischsprachigen Gegenwartsliteratur. Carlos Fuentes, der Autor der Romane Nichts als das Leben und Terra Nostra, ist im Alter von 83 Jahren an einem Herzschlag gestorben, wie die Medien in Mexiko berichteten. Fuentes wurde in einem Atemzug mit den Nobelpreisträgern Gabriel García Márquez, der ist 85 Jahre alt, oder Octavio Paz, der lebte von 1914 bis 1998, genannt. Wie viele mexikanische Dichter setzte sich Fuentes in erster Linie mit der Geschichte seines Landes auseinander, um dessen Vergangenheit zu analysieren und diese scharf mit der Gegenwart zu konfrontieren. Er hinterlässt uns ein großes literarisches und intellektuelles Erbe. Das schrieb Mexikos Außenministerin Patricia Espinosa in einer ersten Reaktion. Eines seiner wichtigsten Bücher, der 1962 erschienene Roman Nichts als das Leben, schildert stilistisch brillant die blutige Geschichte der mexikanischen Revolution und geht bitter mit dem Verrat an deren Idealen ins Gericht. Zugleich schildert er den moralischen Verfall derjenigen, die dank der Revolution zu Reichtum und Macht kamen. Obwohl Mexiko in den meisten seiner Romane, Erzählungen oder Essays die Hauptrolle spielte, entschied sich der in Panama geborene Diplomatensohn Fuentes, der erst als 16-Jähriger zum ersten Mal in das Land seiner Eltern kam, für räumliche Distanz. Er war Botschafter in Paris, lehrte lange an den Universitäten Harvard und Columbia in den USA und besaß Wohnungen in Buenos Aires, Madrid oder London. Fuentes war immer auch ein politischer Mensch mit ausgeprägten Sympathien für den Sozialismus. Oft wurde er als Marxist im Smoking tituliert. Stark beeinflusst wurde der Schriftsteller, der Cervantes Don Quixote liebte, auch von der deutschen Literatur, nach seiner Meinung die reichste des 20. Jahrhunderts. Thomas Manns Dr. Faustus sei für ihn vielleicht der größte europäische Roman. Que la que tenemos actualmente, que es bastante en comparación con otras épocas, pero no es suficiente. Mencionas al PRI. Lange Zeit wurde der schnauzbärtige Fuentes, der am 11. November 1928 in Panama geboren wurde, zu jenen gezählt, die mit dem Literaturnobelpreis geehrt werden sollten. Doch der Autor selbst gab den Glauben daran irgendwann auf. Ich glaube, meine Generation wurde mit ausgezeichnet, als García Márquez 1982 den Preis erhielt. Aliados para enfrentar al PRI en algunos lugares de la República Mexicana. ¿Qué dices de eso? A mí me parece normal en una democracia. ¿Normal? Sí, perfectamente normal. No contra natura, como dicen. No contra natura, me parece muy normal que se unan partidos de la oposición o partidos opuestos a otro partido, es que están viendo un triunfo. 2000 Roboter hier richtig schwer zugange mit, sagt uns, gibt uns recht, Hamburg brennt. Was ihr da hört, ist die Kulisse, die Konzertkulisse des Bruce Springsteen Konzerts. Gestern Abend hatte ich das Vergnügen und das Privileg, den Boss hier in der Stadt sehen zu dürfen. Das Springsteen-Konzert, das gestern auf dem Montjuic im Estadio Olympique Luis Companys stattfand. Bruce Springsteen. Das habe ich aufgenommen mit meinem kleinen Aufnahmegerät. Ich habe einige Stücke aufgenommen, aber wie man hört, die Qualität ist natürlich nicht besonders. Es war die Wrecking Ball Tournee, die Tournee der Abrissbirne. Wrecking Ball, das ist das neue Album des Boss. Das Album erschien Anfang März diesen Jahres und ist dem verstorbenen Saxophonisten der E-Street-Band Clarence Clemons gewidmet. Sein Sohn übrigens am Saxophon beim gestrigen Konzert. Anders als bei dem optimistischen Vorgängeralbum Working on a Dream geht es diesmal mit deutlich kritischerem Unterton um die Reflexion der US-Wirtschaftskrise und Kritik am Bankensystem. Die erste Single-Auskopplung des Albums, We Take Care of Our Town, wurde passend dazu schnell zu einer Art Hymne der Occupy Wall Street Bewegung. Der Boss also vorneweg in der großen Bewegung der Occupy-Leute. Was soll man zum Boss noch sagen, was nicht schon weltweit bekannt ist? Er wurde am 23. September 1949 in Long Branch in New Jersey, USA geboren. Er ist ein US-amerikanischer Rockmusiker. Er ist Oscar-Preisträger und 20-facher Grammy-Gewinner. Springsteen ist weltweit äußerst populär und einer der kommerziell auch gleichzeitig erfolgreichsten Rockmusiker überhaupt. Allein in den USA hat er mehr als 60 Millionen Alben verkauft. Weltweit sind es um die 130 Millionen, inklusive DVDs und Merchandising-Material. Seine Songs haben meist das amerikanische Alltagsleben zum Thema. Sein Spitzname The Boss entstand in den 70er Jahren, als er seinen Bandmitgliedern nach den Auftritten die Gage bar ausbezahlte. Das Konzert gestern Abend war klasse. Das Durchschnittsalter lag so zwischen 35 und Anfang 40. Zwischen Leuten der Generation des Boss, also schon die 60-Jährigen, gab es auch sehr viel junges Gemüse, Jungvolk, junge Leute, auch Kinder. Nicht zu vergessen, das Kind, das kleine Mädchen, das der Boss nachher auf die Bühne geholt hatte. Eine rührende Szene, die heute in der spanischen bzw. in der Barceloneser Presse ausreichend diskutiert bzw. kommentiert wird. Still holds on. wie am Vorabend, am Donnerstag, habe ich in der Zeitung gelesen, dass das Konzert auf 9 Uhr angesetzt war, aber erst um 10 vor 10 losging. Gestern Abend ging es erst um 5 vor 10 los, aber das machte nichts. Die Leute haben sich schön einen abgefroren da oben. Es pfiff nämlich ein ziemlich strammer Wind oben auf dem Montjuic durch das Stadion. Das hat den Leuten aber nicht die Laune verdorben. Im Gegenteil. Wie gesagt, um 5 vor 10 ging es dann los und die ersten Themen waren natürlich Jack of All Trades und Wrecking Ball aus dem neuen Album. Und es gab auch sehr viel aufmerksame Kommentare für die Katalanen auf Katalanisch. Der Boss hat da versucht, den katalanischen Zuschauern, seinem Publikum, auch in ihrer Sprache ein paar nette Worte zu sagen. Das war klasse. Das hat ihm manchen Ruf wie Guapo, Guapo eingebracht. Er hat verschiedene Lieder, den Indignados der 15M, in ihrem Kampf in Katalonien gewidmet. Hola Barcelona, hola Catalunya, hola Barcelona, hola Catalunya. Das rief der Boss in sein Mikro. Es war ein klasse Konzert, wie vorhin schon gesagt. Ehrlich, gute Arbeit, 3 Stunden ohne Pause. Nach dem Motto, ein Boss macht keine Pause. Hat er nicht gemacht. Es kam Song auf Song. Vielleicht eine kleine Kritik, manchmal gingen die Lieder zu sehr ineinander über und hatten so eine Art Potpourri-Charakter. Ich bin mehr so ein Fan der alten Schule. Ich möchte, wenn ein Lied zu Ende ist, soll auch erst einmal ruhig sein. Das Publikum darf jubeln, ehe ein neues Lied beginnt. Aber der Boss hatte da ein anderes Konzept. Das lief ineinander über. Aber das ist auch schon ein Markenzeichen dieses Rockmusikers. Tolle Rockmusik. Die Leute haben es gedankt, sobald die Lichter ausgingen. Und das ganze Stadion wurde in ein warmes Licht getaucht. Die Bühne erhellte sich, man sah auf den Großleinwänden die Gesichter der Musiker und des Boss natürlich. Da wurde einem richtig warm. Mit einem Schlag waren die kalten Windstöße vergessen und alles begann zu tanzen und mitzurocken zum Rhythmus der E Street Band. Maybe just one kiss will get the six for you. A kiss to seal our fate tonight. A kiss to prove it all night. Prove it all night. There's nothing else that we can. Prove it all night. Prove it all night. I'll prove it all night for you. Everybody's got a hunger. Hunger they can't resist. There's so much that you want. You deserve much more than this. If dreams came true, well, wouldn't that be nice? Well, this ain't no dream. We're living through it now. You want it, you take it. Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda. Mit zitternden Händen setz ich am Fenster und rauche. Als krieg ich's bezahlt. Im Hinterhof schreit eine Katze und darüber sieht der Himmel aus wie gemalt. Jetzt bloß keine Stille, das könnte fatal sein. Du kramst nach Gläsern im Bücherregal. In meinem Kopf sieht es aus wie in deinem Zimmer. Was ich trinken will, fragst du. Das ist mir sowas von egal. Das erste Mal mit dir allein. Das erste Mal mit dir allein. Thank you. Wir reden wahllosen Schwachsinn. Ich kneife mich heimlich ins Bein. Im Hinterhof zanken die Nachbarn. Und wer ein Vollidiot, stopf ich Kartoffelchips in mich rein, das erste Mal mit dir allein, das erste Mal mit dir allein. Schlaues mir fällt leider nichts ein. Im Hinterhof zerplatzt eine Lampe und ein stiller Komplex kriegt die Dämmerung zu uns rein. Das erste Mal mit dir. Das erste Mal mit dir allein. Das erste Mal mit dir allein. Das erste Mal. Fürchterlich stolz, schwenkt es schwarz vor dem Gold. mich mit dem größten meiner Probe pack. Denn dann sind Jules nicht kalt, der ganze wilde Tag. Wir sind Nabel der Welt, nur am Tellerrand hält uns Fantasie. Gehe bis in die Quelle, Deutschland weiß und Deutsch hält, sonst hält ja nichts mehr. Denn wir sind wieder wer, Fische, Alp und Meer. Und vom Rhein bis zur Oder, wie lang die Weg. Wir sind fürchterlich stolz. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Es ist ein neuer Samstag. Für alle diejenigen, die uns jetzt hören, wenn es Samstag ist, wisst ihr, diese Sendung ist direkt. Solltet ihr uns an einem Freitagnachmittag hören, dann wisst ihr, es ist eine zeitversetzte Sendung, eine Wiederholungssendung. Ebenfalls, falls ihr uns Donnerstag nachts hören solltet, ebenfalls die Wiederholungssendung. Ich kündige schon mal ein paar kleine Kulturereignisse an, die in den nächsten Wochen hier in der gräflichen Stadt Barcelona stattfinden werden. Da gibt es zuerst einmal die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Die feiern ihr 200-jähriges Jubiläum. In einem facettenreichen Programm auf spielerische, erzählerische und sinnliche Weise wird sichtbar gemacht, wie lebendig diese noch heute sind. Der verwinkelte alte Stadtpalast der Golferix hier in Barcelona bietet hierzu den passenden Rahmen. Ein Fest der Märchen, vor allem für die Kleinen, aber auch für die Großen, die sich ihre kindliche Neugierde und Fantasie erhalten haben. Das gibt zu sehen am Samstag, dem 2. Juni, von 12 Uhr mittags bis 21 Uhr abends im Centre Civic Golferix auf der Gran Via 491 hier in Barcelona. Der Eintritt ist frei. Dann ab Sonntag, dem 3. Juni, gibt es das Festival de Cinema Jueu de Barcelona, das jüdische Filmfestival hier in Barcelona. Im Rahmen dieses jüdischen Filmfestivals präsentiert das Goethe-Institut unter anderem den auf realen Ereignissen beruhenden Spielfilm Die verlorene Zeit von Anna Justice oder Anna Justice, New York 1975. Hannah Silberstein sieht zufällig ein Fernsehinterview, das alte Erinnerungen wieder auffühlt. Sie glaubt, ihre große Liebe, Tomacz, wiederzuerkennen, einen politischen Widerstandskämpfer. Vor 30 Jahren flohen sie gemeinsam aus einem Konzentrationslager. Während all diese Jahre dachte Hannah, Tomacz sei tot. Zu sehen im Institut Français in der Calle Moya Nummer 8. Der Eintritt kostet 4 bzw. 2 Euro für Arbeitslose bzw. Mitglieder, glaube ich, des Goethe-Instituts und des Instituts Français bzw. Schüler, nicht Mitglieder. Organisiert vom Cinema Joyeux hier in Barcelona. Das Festival dauert vom 3. bis zum 10. Juni. Guckt auf die Webseite, da findet ihr noch mehr interessante Filme zum Thema. Dann ab dem 8. Juni, am 8. Juni im Goethe-Institut selber, in der Calle Manso hier, gibt es klassische Musik, Musica Classica. Mit großer Lust auf klassische Musik hat das internationale Ensemble erst vor kurzem in Barcelona gegründet. 4 der Musiker, Sarah Bells und Walter Ebenberger, Geige, Christine de la Coste, Bratsche und Jean-Baptiste Texier am Violoncello. Mitglieder des Symphonieorchesters Barcelona und der Solist Jean-François Dichon am Klavier interpretieren in diesem Konzert Werke der großen Meister Frédéric Chopin und Robert Schumann. Klassische Musik vom Feinsten. Ein Konzert am Freitag, dem 8.6. um 20 Uhr im Goethe-Institut in Barcelona in der Calle Manso. Der Eintritt ist frei. Ich halte dich fest, ich lass dich nie mehr los. bloß bei der Feuer gewusst. Ich sage tschüss, adeo, adios, ein wunderschönes Wochenende allen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, meine Damen und Herren, 2 Stunden Niemandsland zu hören. Tschüss, adeo, agur, yo, halten Sie die Ohren steif, bis nächste Woche. Und bitte bleiben Sie an den Radios, jetzt gibt's hier noch weitere hörenswerte Sendungen. Agora total. Tschüss. Hello to everybody out there. You're listening to Niemandsland. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.